Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte, weiche, schwierige Tour. Teile? Oh ja. So, du willst es also unbedingt auf die Tour, ja? Bist einfach drauf. So, du willst es also unbedingt auf die Tour, ja? Jetzt die Aufnahme läuft. Wir tanzen im Viereck. Der Tag ohne gestern. Bist einfach drauf. We'll be right back. Okay, hat null funktioniert. Die scheinen eher noch mehr Lust dazu.